Telekom Fernsprecher Gröben, Ufer 9, Ecke Oberbaumbrücke an Radio Apo Re. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Stempelaufdruck, der hier oberhalb des Fernsprechers angebracht ist, mit der Aufschrift Dein Leben ist dein Wunschkonzert 2.0 www.lried6.de. Ansonsten, außer einigen Glassplittern, einer zerbrochenen Wäscheklammer, einem aufgeweichten, zerstörten Papierflieger, einer Hochbahn, die hier gerade quietschend vorbeikommt, einigen Passanten und einem Hinweisschild der Firma Eastern Comfort Hostel Boat, Entrance Reception Opposite Riverside, hier am Gröbenufer. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.